Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Personen. Erster Aufzug. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Personen. Iphigenie, Thoas, König der Taurier, Orest, Pylades, Arkas. Schauplatz, Hain vor Dianens Tempel. Erster Aufzug, erster Auftritt. Iphigenie. Heraus in eure Schatten, rege Wipfel des alten, heil'gen, dicht belaubten Haines, wie in der Göttin stilles Heiligtum, tret ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl, als wenn ich sie zum ersten Mal beträte, und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen ein hoher Wille, dem ich mich ergebe, doch immer bin ich wie im ersten fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten, und an dem Ufer steh ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend, und gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne brausend mir herüber. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt. Ihm zehrt der Gram das nächste Glück vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo sich Mitgeborne spielend fest und fester mit sanften Banden aneinander knüpften. Ich rechte mit den Göttern nicht. Allein der Frauenzustand ist beklagenswert. Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann, und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Ihn freuet der Besitz, ihn krönt der Sieg. Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet. Wie eng gebunden ist des Weibes Glück. Schon einem rauen Gatten zu gehorchen, ist Pflicht und Trost. Wie elend, wenn sie gar ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt. So hält mich Thoas hier, ein edler Mann, in ernsten, heil'gen Sklavenbanden fest. O, wie beschämt gesteh ich, dass ich dir mit stillem Widerwillen diene, Göttin, dir, meiner Retterin. Mein Leben sollte zu freiem Dienste dir gewidmet sein. Auch hab ich stets auf dich gehofft und hoffe noch jetzt auf dich, Diana, die du mich des größten Königes verstoßne Tochter in deinen heil'gen, sanften Arm genommen. Ja, Tochter Zeus, wenn du den hohen Mann, den du, die Tochter fordernd, ängstigtest, wenn du den göttergleichen Agamemnon, der dir sein Liebstes zum Altare brachte, von Trojas umgewandten Mauern rühmlich nach seinem Vaterland zurückbegleitet, die Gattin ihm, Elektren und den Sohn, die schönen Schätze wohlerhalten hast, so gib auch mich, den meinen, endlich wieder und rette mich, die du vom Tod errettet, auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode. Zweiter Auftritt, Iphigenie, Arkas. Arkas. Der könig sendet mich hierher und beut der priesterin Dianens gruß und heil. Dies ist der tag, da Tauris seiner göttin für wunderbare neue siege dankt. Ich eile vor dem könig und dem heer zu melden, daß er kommt und daß es naht. Iphigenie. Wir sind bereit, sie würdig zu empfangen, und unsre göttin sieht willkommnem opfer von Thoas hand mit gnadenblick entgegen. Arkas. O fänd ich auch den blick der priesterin, der werten vielgeehrten, deinen blick, o heilge jungfrau, heller, leuchtender, uns allen gutes zeichen. Noch bedeckt der gram geheimnisvoll dein innerstes, vergebens harren wir schon jahrelang auf ein vertraulich wort aus deiner brust. Solang ich dich an dieser stätte kenne, ist dies der blick, vor dem ich immer schaudre, und wie mit eisenbanden bleibt die seele ins innerste des busens dir geschmiedet. Iphigenie. Wie's der vertriebnen der verwaisten ziemt. Arkas. Scheinst du dir hier vertrieben und verwaist? Iphigenie. Kann uns zum vaterland die fremde werden? Arkas. Und dir ist fremd das vaterland geworden. Iphigenie. Das ist's, warum mein blutend herz nicht heilt. In erster jugend, da sich kaum die seele an vater, mutter und geschwister band, die neuen schößlinge gesellt und lieblich vom fuß der alten stämme himmelwärts zu dringen strebten, leider faßte da ein fremder fluch mich an und trennte mich von den geliebten, riß das schöne band mit ehrner faust entzwei. Sie war dahin der jugend beste freude, das gedeihn der ersten jahre. Selbst gerettet war ich nur ein schatten mir, und frische lust des lebens blüht in mir nicht wieder auf. Arkas. Wenn du dich so unglücklich nennen willst, so darf ich dich auch wohl undankbar nennen. Iphigenie. Dank habt ihr stets. Arkas. Doch nicht den reinen Dank, um dessentwillen man die Wohltat tut, den frohen Blick, der ein zufriednes Leben und ein geneigtes Herz dem Wirte zeigt. Als dich ein tief geheimnisvolles Schicksal vor so viel Jahren diesem Tempel brachte, kam Thoas dir als einer gottgegebnen mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen, und dieses Ufer ward dir hold und freundlich, daß jedem Fremden sonst voll Grausens war, weil niemand unser Reich vor dir betrat, der an Dianens heil'gen Stufen nicht nach altem Brauch ein blutig Opfer fiel. Iphigenie. Frei atmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's, das an der heil'gen Stätte gleich einem Schatten um sein eigen Grab ich nur vertrauern muß? Und nenn ich das ein fröhlich selbstbewußtes Leben, wenn uns jeder Tag vergebens hingeträumt zu jenen grauen Tagen vorbereitet, die an dem Ufer Lethes selbst vergessend die Trauerschar der Abgeschiednen feiert? Ein unnütz Leben ist ein früher tod dies frauenschicksal ist vor allen meins arkas den edeln stolz daß du dir selbst nicht gnügest verzeih ich dir so sehr ich dich bedaure er raubet den genuß des lebens dir du hast hier nichts getan seit deiner ankunft wer hat des königs trüben sinn erheitert wer hat den alten grausamen gebrauch daß am altar dianens jeder fremde sein leben blutend läßt von jahr zu jahr mit sanfter überredung aufgehalten und die gefangnen vom gewissen tod ins vaterland so oft zurückgeschickt hat nicht diana statt erzürnt zu sein daß sie der blut'gen alten opfer mangelt dein sanft gebet in reichem maß erhört umschwebt mit frohem fluge nicht der sieg das heer und eilt er nicht sogar voraus und fühlt nicht jeglicher ein besser los seitdem der könig der uns weis und tapfer so lang geführet nun sich auch der milde in deiner gegenwart erfreut und uns des schweigenden gehorsams pflicht erleichtert das nennst du unnütz wenn von deinem wesen auf tausende herab ein balsam träufelt wenn du dem volke dem ein gott dich brachte des neuen glückes ew'ge quelle wirst und an dem unwirtbaren todesufer dem fremden heil und rückkehr zubereitest iphigenie das wenige verschwindet leicht dem blick der vorwärts sieht wie viel noch übrig bleibt arkas doch lobst du den der was er tut nicht schätzt iphigenie man tadelt den der seine taten wägt arkas auch den der wahren wert zu stolz nicht achtet wie den der falschen wert zu eitel hebt glaub mir und hör auf eines mannes wort der treu und redlich dir ergeben ist wenn heut der könig mit dir redet so erleichter ihm was er dir zu sagen denkt iphigenie du ängstest mich mit jedem guten worte oft wich ich seinem antrag mühsam aus arkas bedenke was du tust und was dir nützt seitdem der könig seinen sohn verloren vertraut er wenigen der seinen mehr und diesen wenigen nicht mehr wie sonst mißgünstig sieht er jedes edlen sohn als seines reiches folger an er fürchtet ein einsam hilflos alter ja vielleicht verwegnen aufstand und frühzeit'gen tod der skythe setzt ins reden keinen vorzug am wenigsten der könig er der nur gewohnt ist zu befehlen und zu tun kennt nicht die kunst von weitem ein gespräch nach seiner absicht langsam fein zu lenken erschwer's ihm nicht durch ein rückhaltend weigern durch ein vorsätzlich mißverstehen geh gefällig ihm den halben weg entgegen iphigenie soll ich beschleunigen was mich bedroht arkas willst du sein werben eine drohung nennen iphigenie es ist die schrecklichste von allen mir arkas gib ihm für seine neigung nur vertraun. Iphigenie. Wenn er von furcht erst meine Seele löst. Arkas. Warum verschweigst du deine Herkunft ihm? Iphigenie. Weil einer Priesterin Geheimniß ziemt. Arkas. Dem König sollte nichts Geheimniß sein, und ob er's gleich nicht fordert, fühlt er's doch und fühlt es tief in seiner großen Seele, daß du sorgfältig dich vor ihm verwahrst. Iphigenie. Nährt er Verdruß und Unmuth gegen mich? Arkas. So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir, doch haben hingeworfene Worte mich belehrt, daß seine Seele fest den Wunsch ergriffen hat, dich zu besitzen. Lass, oh, überlass ihn nicht sich selbst, damit in seinem Busen nicht der Unmut reife und dir Entsetzen bringe, du zu spät an meinen treuen Rat mit Reue denkest. Iphigenie. Wie? Sinnt der König, was kein edler Mann, der seinen Namen liebt und dem Verehrung der himmlischen den Busen bändiget, je denken sollte? Sinnt er, vom Altar mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn? So ruf ich alle Götter und vor allen Dianen die entschlossene Göttin an, die ihren Schutz der Priesterin gewiß und Jungfrau einer Jungfrau gern gewährt. Arkas. Sei ruhig, ein gewaltsam neues Blut treibt nicht den König, solche Jünglingstat verwegen auszuüben. Wie er sinnt, befürcht ich andern harten Schluss von ihm, den unaufhaltbar er vollenden wird. Denn seine Seel ist fest und unbeweglich. Drum bitt ich dich, vertrau ihm, sei ihm dankbar, wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst. Iphigenie. O sage, was dir weiter noch bekannt ist. Arkas. Erfahr's von ihm. Ich seh den König kommen. Du ehrst ihn, und dich heißt dein eigen Herz, ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort der Frauen weit geführt. Ab. Iphigenie, allein. Zwar seh ich nicht, wie ich dem Rat des Treuen folgen soll, doch folg ich gern der Pflicht, dem Könige für seine Wohltat gutes Wort zu geben, und wünsche mir, dass ich dem Mächtigen, was ihm gefällt, mit Wahrheit sagen möge. Dritter Auftritt. Iphigenie, Thoas. Iphigenie. Mit königlichen Gütern segne dich die Göttin. Sie gewähre Sieg und Ruhm und Reichtum und das Wohl der Deinigen und jedes frommen Wunsches fülle dir, dass, der du über viele sorgend herrschest, du auch vor vielen seltnes Glück genießest. Thoas. Zufrieden wär ich, wenn mein Volk mich rühmte. Was ich erwarb, genießen andere mehr als ich. Der ist am glücklichsten, er sei ein König oder ein Geringer, dem in seinem Hause wohl bereitet ist. Du nahmest teil an meinen tiefen Schmerzen, als mir das Schwert der Feinde meinen Sohn, den letzten, besten von der seite riß so lang die rache meinen geist besaß empfand ich nicht die öde meiner wohnung doch jetzt da ich befriedigt wiederkehre ihr reich zerstört mein sohn gerochen ist bleibt mir zu hause nichts das mich ergetze der fröhliche gehorsam den ich sonst aus einem jeden auge blicken sah ist nun von sorg und unmut still gedämpft ein jeder sinnt was künftig werden wird und folgt dem kinderlosen weil er muß nun komm ich heut in diesen tempel den ich oft betrat um sieg zu bitten und für sieg zu danken einen alten wunsch trag ich im busen der auch dir nicht fremd noch unerwartet ist ich hoffe dich zum segen meines volks und mir zum segen als braut in meine wohnung einzuführen Iphigenie. Der Unbekannten bietest du zu viel, o König, an. Es steht die Flüchtige beschämt vor dir, die nichts an diesem Ufer als Schutz und Ruhe sucht, die du ihr gabst. Thoas. Dass du in das Geheimnis deiner Ankunft vor mir wie vor dem letzten stets dich hüllest, wär unter keinem Volke recht und gut. Dies Ufer schreckt die Fremden, das Gesetz gebietet's und die Not. Allein von dir, die jedes frommen Rechts genießt, ein wohl von uns empfangner Gast, nach eignem Sinn und Willen ihres Tages sich erfreut, von dir hofft ich Vertrauen, dass der Wirt für seine Treue wohl erwarten darf. Iphigenie. Verbarg ich meiner Eltern Namen und mein Haus, o König, war's Verlegenheit, nicht Misstrauen. Denn vielleicht, ach, wüsstest du, wer vor dir steht und welch verwünschtes Haupt du nährst und schützest, ein Entsetzen faßte dein großes Herz mit seltnem Schauer an, und statt die Seite deines Thrones mir zu bieten, triebest du mich vor der Zeit aus deinem Reiche, stießest mich vielleicht eh zu den meinen frohe Rückkehr mir und meiner Wandrung Ende zugedacht ist, dem Elend zu, das jeden Schweifenden von seinem Haus Vertriebnen überall mit kalter, fremder Schreckenshand erwartet. Thoas. Was auch der Rat der Götter mit dir sei, und was sie deinem Haus und dir gedenken, so fehlt es doch, seitdem du bei uns wohnst und eines frommen Gastes Recht genießest, an Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden sein, dass ich an dir ein schuldvoll Haupt beschütze. Iphigenie. Dir bringt die Wohltat Segen, nicht der Gast. Thoas. Was man Verruchten tut, wird nicht gesegnet, drum endige dein Schweigen und dein Weigern. Es fordert dies kein ungerechter Mann. Die Göttin übergab dich meinen Händen. Wie du ihr heilig warst, so warst du's mir. Auch sei ihr Wink noch künftig mein Gesetz. Wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, so sprech ich dich von aller fordrung los. Doch ist der weg auf ewig dir versperrt, und ist dein stamm vertrieben oder durch ein ungeheures unheil ausgelöscht, so bist du mein durch mehr als ein gesetz. Sprich offen, und du weißt, ich halte wort. Iphigenie. Vom alten bande löset ungern sich die zunge los, ein lang verschwiegenes geheimnis endlich zu entdecken. Denn einmal vertraut, verläßt es ohne rückkehr des tiefen herzens sichre wohnung, schadet, wie es die götter wollen, oder nützt. Vernimm, ich bin aus Tantalus geschlecht. Thoas. Du sprichst ein großes wort gelassen aus. Nennst du den deinen ahnherrn, den die welt als einen ehmals hochbegnadigten der götter kennt? Ist's jener Tantalus, den Jupiter zu Rat und Tafel zog, an dessen alterfahrnen, vielen Sinn verknüpfenden Gesprächen Götter selbst wie an Orakelsprüchen sich ergetzten? Iphigenie. Er ist es. Aber Götter sollten nicht mit Menschen wie mit ihresgleichen wandeln. Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, in ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln. Unedel war er nicht und kein Verräter, allein zum Knecht zu groß und zum Gesellen des großen Donnrers nur ein Mensch. So war auch sein Vergehen menschlich. Ihr Gericht war streng, und Dichter singen. Übermut und Untreu stürzten ihn von Jovis Tisch zur Schmach des alten Tartarus hinab. Ach, und sein ganz Geschlecht trug ihren Hass. Thoas. Trug es die Schuld des Ahnherrn oder eigne? Iphigenie. Zwar die gewaltge Brust und der Titanen kraftvolles Mark war seiner Söhn und Enkel gewisses Erbteil, doch es schmiedete der Gott um ihre Stirn ein ehern Band. Rat, Mäßigung und Weisheit und Geduld verbarg er ihrem scheuen, düstern Blick. Zur Wut ward ihnen jegliche Begier, und grenzenlos drang ihre Wut umher. Schon Pelops, der gewaltig Wollende, des Tantalus geliebter Sohn, erwarb sich durch Verrat und Mord das schönste Weib. Önomaus erzeugte Hippodamien. Sie bringt den Wünschen des Gemahls zwei Söhne, Thyest und Atreus. Neidisch sehen sie des Vaters Liebe zu dem ersten Sohn, aus einem andern Bette wachsend, an. Der Hass verbindet sie, und heimlich wagt das Paar im Brudermord die erste Tat. Der Vater wähnet Hippodamien die Mörderin, und grimmig fordert er von ihr den Sohn zurück, und sie entleibt sich selbst. Thoas. Du schweigest? Fahre fort zu reden, lass dein Vertraun dich nicht gereuen, sprich. Iphigenie. Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer Größe den Hörer unterhält und, still sich freuend, ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht.

in aulis harrten sie auf günst'gen wind vergebens denn diana erzürnt auf ihren großen führer hielt die eilenden zurück und forderte durch kalchas mund des königs ältste tochter sie lockten mit der mutter mich ins lager sie rissen mich vor den altar und weihten der göttin dieses haupt sie war versöhnt sie wollte nicht mein blut und hüllte rettend in eine wolke mich in diesem tempel erkannt ich mich zuerst vom tode wieder ich bin es selbst bin iphigenie des atreus enkel agamemnons tochter der göttin eigenthum die mit dir spricht thoas mehr vorzug und vertrauen geb ich nicht der königstochter als der unbekannten ich wiederhole meinen ersten antrag komm folge mir und theile was ich habe iphigenie wie darf ich solchen schritt o könig wagen hat nicht die göttin die mich rettete allein das recht auf mein geweihtes leben sie hat für mich den schutzort ausgesucht und sie bewahrt mich einem vater den sie durch den schein genug gestraft vielleicht zur schönsten freude seines alters hier vielleicht ist mir die frohe rückkehr nah und ich auf ihren weg nicht achtend hätte mich wider ihren willen hier gefesselt ein zeichen bat ich wenn ich bleiben sollte thoas das zeichen ist daß du noch hier verweilst such ausflucht solcher art nicht ängstlich auf man spricht vergebens viel um zu versagen der andre hört von allem nur das nein iphigenie nicht worte sind es die nur blenden sollen ich habe dir mein tiefstes herz entdeckt und sagst du dir nicht selbst wie ich dem vater der mutter den geschwistern mich entgegen mit ängstlichen gefühlen sehnen muß daß in den alten hallen wo die trauer noch manchmal stille meinen namen lispelt die freude wie um eine neugeborne den schönsten kranz von säul an säulen schlinge o sendetest du mich auf schiffen hin du gäbest mir und allen neues leben thoas so kehr zurück tu was dein herz dich heißt und höre nicht die stimme gutes rats und der vernunft sei ganz ein weib und gib dich hin dem triebe der dich zügellos ergreift und dahin oder dorthin reißt wenn ihnen eine lust im busen brennt hält vom verräter sie kein heilig band der sie dem vater oder dem gemahl aus lang bewährten treuen armen lockt und schweigt in ihrer brust die rasche glut so dringt auf sie vergebens treu und mächtig der überredung goldne zunge los iphigenie gedenk o könig deines edeln wortes willst du mein zutrauen so erwidern du schienst vorbereitet alles zu vernehmen thoas aufs ungehoffte war ich nicht bereitet doch sollt ich's auch erwarten wußt ich nicht daß ich mit einem weibe handeln ging iphigenie schilt nicht o könig unser arm geschlecht nicht herrlich wie die euern, aber nicht unedel sind die waffen eines weibes. Glaub es, darin bin ich dir vorzuziehn, daß ich dein glück mehr als du selber kenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, ein näher band werd uns zum glück vereinen. Voll gutes mutes wie voll gutes willens dringst du in mich, daß ich mich fügen soll. Und hier dank ich den göttern, daß sie mir die festigkeit gegeben, dieses bündnis nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt. Thoas. Es spricht kein Gott, es spricht dein eignes Herz. Iphigenie. Sie reden nur durch unser Herz zu uns. Thoas. Und hab ich sie zu hören nicht das Recht? Iphigenie. Es überbraust der Sturm die zarte Stimme. Thoas. Die Priesterin vernimmt sie wohl allein. Iphigenie. Vor allen andern merke sie der Fürst. Thoas. Dein heilig Amt und dein geerbtes Recht an Jovis Tisch bringt dich den Göttern näher als einen erdgebornen Wilden. Iphigenie. So büß ich nun das Vertraun, das du erzwangst. Thoas. Ich bin ein Mensch, und besser ist's, wir enden. So bleibe denn mein Wort. Sei Priesterin der Göttin, wie sie dich erkoren hat. Doch mir verzeih Diana, dass ich ihr bisher mit Unrecht und mit innerm Vorwurf die alten Opfer vorenthalten habe. Kein Fremder nahet glücklich unserm Ufer. Von alters her ist ihm der Tod gewiss. Nur du hast mich mit einer Freundlichkeit, in der ich bald der zarten Tochter Liebe, bald stille Neigung einer Braut zu sehn, mich tief erfreute, wie mit Zauberbanden gefesselt, daß ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt, das Murren meines Volks vernahm ich nicht. Nun rufen sie die Schuld von meines Sohnes frühzeitgem Tode lauter über mich. Um deinetwillen halt ich länger nicht die Menge, die das Opfer dringend fordert. Iphigenie. Um meinetwillen hab ich's nie begehrt. Der missversteht die himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Er dichtet ihnen nur die eignen grausamen Begierden an. Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester? Ihr war mein Dienst willkommener als mein Tod. Thoas. Es ziemt sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft nach unserm Sinn zu deuten und zu lenken. Tu deine Pflicht, ich werde meine tun. Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen versteckt gefunden und die meinem Lande nichts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder ihr erstes, rechtes, lang entbehrtes Opfer. Ich sende sie hierher. Du weißt den Dienst. Vierter Auftritt. Iphigenie. Allein. Du hast Wolken, gnädige Retterin, einzuhüllen unschuldig Verfolgte. Und auf Winden, dem ehrnen geschick sie aus den armen über das meer über der erde weiteste strecken und wohin es dir gut dünkt zu tragen weise bist du und siehest das künftige nicht vorüber ist dir das vergangne und dein blick ruht über den deinen wie dein licht das leben der nächte über der erde ruhet und waltet o enthalte vom blut meine hände nimmer bringt es segen und ruhe und die gestalt des zufällig ermordeten wird auf des traurig unwilligen mörders böse stunden lauern und schrecken denn die unsterblichen lieben der menschen weit verbreitete gute geschlechter und sie fristen das flüchtige leben gerne dem sterblichen wollen ihm gerne ihres eigenen ewigen himmels mitgenießendes fröhliches anschaun eine weile gönnen und lassen. Ende von erster Aufzug. Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Aufzug. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Orest, Pylades. Orest. Es ist der Weg des Todes, den wir treten. Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Als ich Apollen bat, das grässliche Geleit der Rachegeister von der Seite mir abzunehmen, schien er Hülf und Rettung im Tempel seiner vielgeliebten Schwester, die über Tauris herrscht, mit hoffnungsreichen, gewissen Götterworten zu versprechen. Und nun erfüllet sich's, dass alle Not mit meinem Leben völlig enden soll. Wie leicht wird's mir, dem eine Götterhand das Herz zusammendrückt, den Sinn betäubt, dem schönen Licht der Sonne zu entsagen. Und sollen Atreus Enkel in der Schlacht ein siegbekröntes Ende nicht gewinnen, soll ich, wie meine Ahnen, wie mein Vater als Opfertier im Jammertode bluten, so sei es. Besser hier vor dem Altar als im verworfenen Winkel, wo die Netze der nahverwandte Meuchelmörder stellt. Lasst mir so lange Ruh, ihr Unterirdchen, die nach dem Blut ihr, das von meinen Tritten herniederträufelnd meinen Pfad bezeichnet, wie losgelassene Hunde spürend hetzt. Lasst mich, ich komme bald zu euch hinab. Das Licht des Tags soll euch nicht sehn, noch mich. Der Erde schöner, grüner Teppich soll kein Tummelplatz für Larven sein. Dort unten such ich euch auf. Dort bindet alle dann ein gleich Geschick in ew'ge matte Nacht. Nur dich, mein Pylades, dich, meiner Schuld und meines Banns unschuldigen Genossen, wie ungern nehm ich dich in jenes Trauerland frühzeitig mit. Dein Leben oder Tod gibt mir allein noch Hoffnung oder Furcht. Pylades, ich bin noch nicht orest wie du bereit in jenes schattenreich hinabzugehn ich sinne noch durch die verworrnen pfade die nach der schwarzen nacht zu führen scheinen uns zu dem leben wieder aufzuwinden ich denke nicht den tod ich sinn und horche ob nicht zu irgend einer frohen flucht die götter rat und wege zubereiten der tod gefürchtet oder ungefürchtet kommt unaufhaltsam wenn die priesterin schon unsre locken weihend abzuschneiden die hand erhebt soll dein und meine rettung mein einziger gedanke sein erhebe von diesem unmut deine seele zweifelnd beschleunigest du die gefahr apoll gab uns das wort im heiligtum der schwester sei trost und hülf und rückkehr dir bereitet der götter worte sind nicht doppelsinnig wie der gedrückte sie im unmut wähnt orest des lebens dunkle decke breitete die mutter schon mir um das zarte haupt und so wuchs ich herauf ein ebenbild des vaters und es war mein stummer blick ein bittrer vorwurf ihr und ihrem buhlen wie oft wenn still elektra meine schwester am feuer in der tiefen halle saß drängt ich beklommen mich an ihren schoß und starrte wie sie bitter weinte sie mit großen augen an dann sagte sie von unserm hohen vater viel wie sehr verlangt ich ihn zu sehn bei ihm zu sein mich wünscht ich bald nach troja ihn bald her es kam der tag pylades o laß von jener stunde sich höllengeister nächtlich unterhalten uns gebe die erinnrung schöner zeit zu frischem heldenlaufe neue kraft die götter brauchen manchen guten mann zu ihrem dienst auf dieser weiten erde sie haben noch auf dich gezählt sie gaben dich nicht dem vater zum geleite mit da er unwillig nach dem orkus ging orest o wär ich seinen saum ergreifend ihm gefolgt pylades so haben die die dich erhielten für mich gesorgt denn was ich worden wäre wenn du nicht lebtest kann ich mir nicht denken da ich mit dir und deinetwillen nur seit meiner kindheit leb und leben mag orest erinnre mich nicht jener schönen tage da mir dein haus die freie stätte gab dein edler vater klug und liebevoll die halb erstarrte junge blüte pflegte da du ein immer munterer geselle gleich einem leichten bunten schmetterling um eine dunkle blume jeden tag um mich mit neuem leben gaukeltest mir deine lust in meine seele spieltest daß ich vergessend meiner not mit dir in rascher jugend hingerissen schwärmte pylades da fing mein leben an als ich dich liebte orest sag meine not begann und du sprichst wahr das ist das ängstliche von meinem schicksal daß ich wie ein verpesteter vertriebner geheimen schmerz und tod im busen trage daß wo ich den gesundsten ort betrete gar bald um mich die blühenden gesichter den schmerzenszug langsamen tods verrathen pylades der nächste wär ich diesen tod zu sterben wenn je dein hauch orest vergiftete bin ich nicht immer noch voll muth und lust und lust und liebe sind die fittige zu großen thaten orest große thaten ja ich weiß die zeit da wir sie vor uns sahn wenn wir zusammen oft dem wilde nach durch berg und täler rannten und dereinst an brust und faust dem hohen ahnherrn gleich mit keul und schwert dem ungeheuer so dem räuber auf der spur zu jagen hofften und dann wir abends an der weiten see uns an einander lehnend ruhig saßen die wellen bis zu unsern füßen spielten die welt so weit so offen vor uns lag da fuhr wohl einer manchmal nach dem schwert und künft'ge taten drangen wie die sterne rings um uns her unzählig aus der nacht pylades unendlich ist das werk das zu vollführen die seele dringt wir möchten jede tat so groß gleich tun als wie sie wächst und wird wenn jahre lang durch länder und geschlechter der mund der dichter sie vermehrend wälzt es klingt so schön was unsre väter taten wenn es in stillen abendschatten ruhend der jüngling mit dem ton der harfe schlürft und was wir tun ist wie es ihnen war voll müh und eitel stückwerk so laufen wir nach dem was vor uns flieht und achten nicht des weges den wir treten und sehen neben uns der ahnherrn tritte und ihres erdelebens spuren kaum wir eilen immer ihrem schatten nach der götter gleich in einer weiten ferne der berge haupt auf goldnen wolken krönt ich halte nichts von dem der von sich denkt wie ihn das volk vielleicht erheben möchte allein o jüngling danke du den göttern daß sie so früh durch dich so viel getan orest wenn sie dem menschen frohe tat bescheren daß er ein unheil von den seinen wendet daß er sein reich vermehrt die grenzen sichert und alte feinde fallen oder fliehn dann mag er danken denn ihm hat ein gott des lebens erste letzte lust gegönnt mich haben sie zum schlechter auserkoren zum mörder meiner doch verehrten mutter und eine schandtat schändlich rächend mich durch ihren wink zugrund gerichtet glaube sie haben es auf tantals haus gerichtet und ich der letzte soll nicht schuldlos soll nicht ehrenvoll vergehn pylades die götter rächen der väter missetat nicht an dem sohn ein jeglicher gut oder böse nimmt sich seinen lohn mit seiner tat hinweg es erbt der eltern segen nicht ihr fluch orest uns führt ihr segen dünkt mich nicht hierher pylades doch wenigstens der hohen götter wille orest so ist's ihr wille denn der uns verderbt pylades thu was sie dir gebieten und erwarte bringst du die schwester zu apollen hin und wohnen beide dann vereint zu delphi verehrt von einem volk das edel denkt so wird für diese tat das hohe paar dir gnädig sein sie werden aus der hand der unterird'schen dich erretten schon in diesen heil'gen hain wagt keine sich orest so hab ich wenigstens geruhigen tod pylades ganz anders denk ich und nicht ungeschickt hab ich das schon geschehne mit dem künft'gen verbunden und im stillen ausgelegt vielleicht reift in der götter rat schon lange das große werk diana sehnet sich von diesem rauhen ufer der barbaren und ihren blut'gen menschenopfern weg wir waren zu der schönen tat bestimmt uns wird sie auferlegt und seltsam sind wir an der pforte schon gezwungen hier orest mit seltner kunst flichst du der götter rat und deine wünsche klug in eins zusammen pylades was ist des menschen klugheit wenn sie nicht auf jener willen droben achtend lauscht zu einer schweren tat beruft ein gott den edlen mann der viel verbrach und legt ihm auf was uns unmöglich scheint zu enden es siegt der held und büßend dienet er den göttern und der welt die ihn verehrt orest bin ich bestimmt zu leben und zu handeln so nehm ein gott von meiner schweren stirn den schwindel weg der auf dem schlüpfrigen mit mutterblut besprengten pfade fort mich zu den toten reißt er trockne gnädig die quelle die mir aus der mutter wunden entgegensprudelnd ewig mich befleckt pylades erwacht es ruhiger du mehrst das übel und nimmst das amt der furien auf dich laß mich nur sinnen bleibe still zuletzt bedarf's zur tat vereinter kräfte dann ruf ich dich auf und beide schreiten wir mit überlegter kühnheit zur vollendung orest ich hör ulyssen reden pylades spotte nicht ein jeglicher muß seinen helden wählen dem er die wege zum olymp hinauf sich nacharbeitet laß es mich gestehn mir scheinen list und klugheit nicht den mann zu schänden der sich kühnen taten weiht orest ich schätze den der tapfer ist und grad pylades drum hab ich keinen rat von dir verlangt schon ist ein schritt getan von unsern wächtern hab ich bisher gar vieles ausgelockt ich weiß ein fremdes göttergleiches weib hält jenes blutige gesetz gefesselt ein reines herz und weihrauch und gebet bringt sie den göttern dar man rühmet hoch die gütige man glaubet sie entspringe vom stamm der amazonen sei geflohn um einem großen unheil zu entgehn. Orest. Es scheint, ihr lichtes Reich verlor die Kraft durch des Verbrechers Nähe, den der Fluch wie eine breite Nacht verfolgt und deckt. Die fromme Blutgier löst den alten Brauch von seinen Fesseln los, uns zu verderben. Der wilde Sinn des Königs tötet uns. Ein Weib wird uns nicht retten, wenn er zürnt. Pylades. Wohl uns, dass es ein Weib ist, denn ein Mann, der Beste selbst, gewöhnet seinen Geist an Grausamkeit und macht sich auch zuletzt aus dem, was er verabscheut, ein Gesetz, wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich. Allein ein Weib bleibt stet auf einem Sinn, den sie gefasst. Du rechnest sicherer auf sie im Guten wie im Bösen. Still, sie kommt, lass uns allein. Ich darf nicht gleich ihr unsere Namen nennen, unser Schicksal, nicht ohne Rückhalt ihr Vertrauen. Du gehst, und eh sie mit dir spricht, treff ich dich noch. Zweiter Auftritt, Iphigenie, Pylades. Iphigenie. Woher du seist und kommst, o Fremdling, sprich. Mir scheint es, dass ich eher einem Griechen als einem Skythen dich vergleichen soll. Sie nimmt ihm die Ketten ab. Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe. Die Götter wenden ab, was euch bedroht. Pylades. O süße Stimme, viel willkommner Ton der Muttersprach in einem fremden Lande, des väterlichen Hafens blaue Berge seh ich Gefangner neu willkommen wieder vor meinen Augen. Lass dir diese Freude versichern, dass auch ich ein Grieche bin. Vergessen hab ich einen Augenblick, wie sehr ich dein bedarf und meinen Geist der herrlichen Erscheinung zugewendet. O sage, wenn dir ein Verhängnis nicht die Lippe schließt, aus welchem unserer Stämme du deine göttergleiche Herkunft zählst. Iphigenie. Die Priesterin, von ihrer Göttin selbst gewählet und geheiligt, spricht mit dir. Das lass dir genügen. Sage, wer du seist und welch unselig waltendes Geschick mit dem Gefährten dich hierher gebracht. Pylades. Leicht kann ich dir erzählen, welch ein Übel mit lastender Gesellschaft uns verfolgt. O, könntest du der Hoffnung frohen Blick uns auch so leicht, du Göttliche, gewähren. Aus Kreta sind wir, Söhne des Adrasts. Ich bin der Jüngste, Kephalus genannt, und er, Laodamas, der Älteste des Hauses. Zwischen uns stand rauh und wild ein Mittlerer und trennte schon im Spiel der ersten Jugend Einigkeit und Lust. Gelassen folgten wir der Mutter Worten, solang des Vaters Kraft vor Troja stritt. Doch als er beutereich zurückekam und kurz darauf verschied, da trennte bald der Streit um Reich und Erbe die Geschwister. Ich neigte mich zum Ältsten. Er erschlug den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt die Furie gewaltig ihn umher. doch diesem wilden ufer sendet uns apoll der delphische mit hoffnung zu im tempel seiner schwester hieß er uns der hülfe segensvolle hand erwarten gefangen sind wir und hierher gebracht und dir als opfer dargestellt du weißt's iphigenie fiel troja theurer mann versichr's mir pylades es liegt o sichre du uns rettung zu beschleunige die hülfe die ein gott versprach erbarme meines bruders dich o sag ihm bald ein gutes holdes wort doch schone seiner wenn du mit ihm sprichst das bitt ich eifrig denn es wird gar leicht durch freud und schmerz und durch erinnerung sein innerstes ergriffen und zerrüttet ein fieberhafter wahnsinn fällt ihn an und seine schöne freie seele wird den furien zum raube hingegeben iphigenie so groß dein unglück ist beschwör ich dich vergiß es bis du mir genug getan pylades die hohe stadt die zehen lange jahre dem ganzen heer der griechen widerstand liegt nun im schutte steigt nicht wieder auf doch manche gräber unsrer besten heißen uns an das ufer der barbaren denken achill liegt dort mit seinem schönen freunde iphigenie so seid ihr götterbilder auch zu staub pylades auch palamedes ajax telamons sie sahn des vaterlandes tag nicht wieder iphigenie für sich er schweigt von meinem vater nennt ihn nicht mit den erschlagnen ja er lebt mir noch ich werd ihn sehn o hoffe liebes herz pylades doch selig sind die tausende die starben den bittersüßen tod von feindeshand denn wüste schrecken und ein traurig ende hat den rückkehrenden statt des triumphs ein feindlich aufgebrachter gott bereitet kommt denn der menschen stimme nicht zu euch soweit sie reicht trägt sie den ruf umher von unerhörten taten die geschahn so ist der jammer der mycenens hallen mit immer wiederholten seufzern füllt dir ein geheimnis klytämnestra hat mit hülf ägisthens den gemahl berückt am tage seiner rückkehr ihn ermordet ja du verehrest dieses königs haus ich seh es deine brust bekämpft vergebens das unerwartet ungeheure wort bist du die tochter eines freundes bist du nachbarlich in dieser stadt geboren verbirg es nicht und rechne mir's nicht zu daß ich der erste diese greuel melde iphigenie sag an wie ward die schwere tat vollbracht pylades am tage seiner ankunft da der könig vom bad erquickt und ruhig sein gewand aus der gemahlin hand verlangend stieg warf die verderbliche ein faltenreich und künstlich sich verwirrendes gewebe ihm auf die schultern um das edle haupt und da er wie von einem netze sich vergebens zu entwickeln strebte schlug aegisth ihn der verräter und verhüllt ging zu den todten dieser große fürst iphigenie und welchen lohn erhielt der mitverschworne pylades ein reich und bette das er schon besaß iphigenie so trieb zur schandthat eine böse lust pylades und einer alten rache tief gefühl iphigenie und wie beleidigte der könig sie pylades mit schwerer that die wenn entschuldigung des mordes wäre sie entschuldigte nach aulis lockt er sie und brachte dort als eine gottheit sich der griechen fahrt mit ungestümen winden widersetzte die ältste tochter iphigenien vor den altar dianens und sie fiel ein blutig opfer für der griechen heil dies sagt man hat ihr einen widerwillen so tief ins herz geprägt daß sie dem werben ägisthens sich ergab und den gemahl mit netzen des verderbens selbst umschlang iphigenie sich verhüllend es ist genug du wirst mich wiedersehn pylades allein von dem geschick des königshauses scheint sie tief gerührt wer sie auch immer sei so hat sie selbst den könig wohl gekannt und ist zu unserm glück aus hohem hause hierher verkauft nur stille liebes herz und laß dem stern der hoffnung der uns blinkt mit frohem mut uns klug entgegensteuern. Ende von zweiter Aufzug. Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Aufzug. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Iphigenie, Orest. Iphigenie. Unglücklicher, ich löse deine Bande zum Zeichen eines schmerzlichern Geschicks. Die Freiheit, die das Heiligtum gewährt, ist, wie der letzte lichte Lebensblick des schwer erkrankten Todesbote. Noch kann ich es mir und darf es mir nicht sagen, dass ihr verloren seid. Wie könnt ich euch mit mörderischer Hand zum Tode weihen? Und niemand, wer es sei, darf euer Haupt, solang ich Priesterin Dianens bin, berühren. Doch verweigere ich jene Pflicht, wie sie der aufgebrachte König fordert, so wählt er eine meiner Jungfrauen mir zur Folgerin, und ich vermag alsdann mit heißem Wunsch allein euch beizustehn. O werter Landsmann, selbst der letzte Knecht, der an den Herd der Vatergötter streifte, ist uns in fremdem Lande hochwillkommen. Wie soll ich euch genug mit Freud und Segen empfangen, die ihr mir das Bild der Helden, die ich von Eltern her verehren lernte, entgegenbringet und das innere Herz mit neuer, schöner Hoffnung schmeichelnd labet. Orest, verbirgst du deinen Namen, deine Herkunft mit klugem Vorsatz? Oder darf ich wissen, wer mir, gleich einer himmlischen, begegnet? Iphigenie, du sollst mich kennen. Jetzo sag mir an, was ich nur halb von deinem bruder hörte, das ende derer, die von troja kehrend ein hartes unerwartetes geschick auf ihrer wohnung schwelle stumm empfing. Zwar ward ich jung an diesen strand geführt, doch wohl erinnere ich mich des scheuen blicks, den ich mit staunen und mit bangigkeit auf jene helden warf. Sie zogen aus, als hätte der olymp sich aufgetan und die gestalten der erlauchten vorwelt zum schrecken Ilions herabgesendet. Und Agamemnon war vor allen herrlich. O sage mir, er fiel, sein Haus betretend, durch seiner Frauen und Ägisthens Tücke? Orest. Du sagst's. Iphigenie. Weh dir, unseliges Mycen! So haben Tantals Enkel Fluch auf Fluch mit vollen wilden Händen ausgesät und, gleich dem Unkraut, wüste Häupter schüttelnd und tausendfält'gen Samen um sich streuend, den Kindeskindern nahverwandte Mörder zur ew'gen Wechselwut erzeugt. Enthülle, was von der Rede deines Bruders schnell die Finsternis des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes letzter Sohn, das holde Kind, bestimmt des Vaters Rächer, dereinst zu sein? Wie ist Orest dem Tage des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick mit des Avernus Netzen ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Elektra? Orest, sie leben. Iphigenie. Goldne Sonne, leihe mir die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank vor Jovis Thron, denn ich bin arm und stumm. Orest. Bist du gastfreundlich diesem Königshause, bist du mit nähern Banden ihm verbunden, wie deine schöne Freude mir verrät, so bändige dein Herz und halt es fest. Denn unerträglich muß dem Fröhlichen ein jäher Rückfall in die Schmerzen sein. Du weißt nur, merk ich, Agamemnons Tod. Iphigenie. Hab ich an dieser Nachricht nicht genug? Orest. Du hast des Greuels Hälfte nur erfahren. Iphigenie. Was fürcht ich noch? Orest, Elektra, leben. Orest. Und fürchtest du für Klytämnestren nichts? Iphigenie. Sie rettet weder Hoffnung, weder Furcht. Orest. Auch schied sie aus dem Land der Hoffnung ab. Iphigenie. Vergoß sie reuig wütend selbst ihr Blut? Orest. Nein, doch ihr Eigenblut gab ihr den Tod. Iphigenie. Sprich deutlicher, dass ich nicht länger sinne. Die Ungewissheit schlägt mir tausendfältig die dunkeln Schwingen um das bange Haupt. Orest. So haben mich die Götter ausersehn zum Boten einer Tat, die ich so gern ins klanglos dumpfe Höhlenreich der Nacht verbergen möchte? Wider meinen Willen zwingt mich dein holder Mund. Allein er darf auch etwas Schmerzliches fordern und erhält's. Am Tage, da der Vater fiel, verbarg elektra rettend ihren bruder strophius des vaters schwäher nahm ihn willig auf erzog ihn neben seinem eignen sohne der pylades genannt die schönsten bande der freundschaft um den angekommnen knüpfte und wie sie wuchsen wuchs in ihrer seele die brennende begier des königs tod zu rächen unversehen fremd gekleidet erreichen sie mycen als brächten sie die trauernachricht von orestens tode mit seiner asche wohl empfänget sie die königin sie treten in das haus elektren gibt orest sich zu erkennen sie bläst der rache feuer in ihm auf das vor der mutter heil'ger gegenwart in sich zurückgebrannt war stille führt sie ihn zum orte wo sein vater fiel wo eine alte leichte spur des frech vergoßnen blutes oft gewaschnen boden mit blassen ahnungsvollen streifen färbte mit ihrer feuerzunge schilderte sie jeden umstand der verruchten tat ihr knechtisch elend durchgebrachtes leben den übermut der glücklichen verräter und die gefahren die nun der geschwister von einer stiefgewordnen mutter warteten hier drang sie jenen alten dolch ihm auf der schon in tantals hause grimmig wütete und klytämnestra fiel durch sohnes hand iphigenie unsterbliche die ihr den reinen tag auf immer neuen wolken selig lebet habt ihr nur darum mich so manches jahr von menschen abgesondert mich so nah bei euch gehalten mir die kindliche beschäftigung des heil'gen feuers glut zu nähren aufgetragen meine seele der flamme gleich in ew'ger frommer klarheit zu euern wohnungen hinaufgezogen daß ich nur meines hauses greuel später und tiefer fühlen sollte sage mir vom unglücksel'gen sprich mir von orest orest o könnte man von seinem tode sprechen wie gährend stieg aus der erschlagnen blut der mutter geist und ruft der nacht uralten töchtern zu laßt nicht den muttermörder entfliehn verfolgt den verbrecher euch ist er geweiht sie horchen auf es schaut ihr hohler blick mit der begier des adlers um sich her sie rühren sich in ihren schwarzen höhlen und aus den winkeln schleichen ihre gefährten der zweifel und die reue leis herbei vor ihnen steigt ein dampf vom acheron in seinen wolkenkreisen wälzet sich die ewige betrachtung des geschehnen verwirrend um des schuld'gen haupt umher und sie berechtigt zum verderben treten der gottbesäten erde schönen boden von dem ein alter fluch sie längst verbannte den flüchtigen verfolgt ihr schneller fuß sie geben nur um neu zu schrecken rast iphigenie. Unseliger, du bist in gleichem fall und fühlst, was er, der arme flüchtling, leidet. Orest. Was sagst du mir? Was wähnst du gleichen fall? Iphigenie. Dich drückt ein Brudermord wie jenen. Mir vertraute dies dein jüngster Bruder schon. Orest. Ich kann nicht leiden, dass du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest. Ein lügenhaft Gewebe knüpf ein Fremder dem Fremden, sinnreich und der List gewohnt, zur Falle vor die Füße. Zwischen uns sei Wahrheit. Ich bin Orest, und dieses schuld'ge Haupt senkt nach der Grube sich und sucht den Tod. In jeglicher Gestalt sei er willkommen. Wer du auch seist, so wünsch ich Rettung dir und meinem Freunde. Mir wünsch ich sie nicht. Du scheinst hier wider Willen zu verweilen. Erfindet Rat zur Flucht und lasst mich hier. Es stürze mein entseelter Leib vom Fels, es rauche bis zum Meer hinab mein Blut und bringe Fluch dem Ufer der Barbaren. Geht ihr daheim im schönen Griechenland ein neues Leben freundlich anzufangen. Er entfernt sich. Iphigenie. So steigst du denn, Erfüllung, schönste Tochter des größten Vaters, endlich zu mir nieder. Wie ungeheuer steht dein Bild vor mir. Kaum reicht mein Blick dir an die Hände, die, mit Frucht und Segenskränzen angefüllt, die Schätze des Olympus niederbringen. Wie man den König an dem Übermaß der Gaben kennt, denn ihm muss wenig scheinen, was Tausenden schon Reichtum ist, so kennt man euch, ihr Götter, an gesparten, lang und weise zubereiteten Geschenken. Denn ihr allein wisst, was uns frommen kann, und schaut der Zukunft ausgedehntes Reich, wenn jedes Abends Stern und Nebelhülle die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört ihr unser Flehn, das um Beschleunigung euch kindisch bittet. Aber eure Hand bricht unreif nie die goldnen Himmelsfrüchte. Und wehe dem, der ungeduldig sie ertrotzend saure Speise sich zum Tod genießt. O lasst das lang erwartete, noch kaum gedachte Glück nicht, wie den Schatten des abgeschiedenen Freundes, eitel mir und dreifach schmerzlicher vorübergehen. Orest, der wieder zu ihr tritt. Rufst du die Götter an für dich und Pylades, so nenne meinen Namen nicht mit eurem. Du rettest den Verbrecher nicht, zu dem du dich gesellst, und teilest Fluch und Not. Iphigenie. Mein Schicksal ist an deines festgebunden. Orest. Mitnichten, lass allein und unbegleitet mich zu den Toten gehen. Verhülltest du in deinen Schleier selbst den Schuldigen, du birgst ihn nicht vorm Blick der immer Wachen, und deine Gegenwart, du himmlische, drängt sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Sie dürfen mit den ehrnen frechen füßen des heil'gen waldes boden nicht betreten doch hör ich aus der ferne hier und da ihr gräßliches gelächter wölfe harren so um den baum auf den ein reisender sich rettete da draußen ruhen sie gelagert und verlaß ich diesen hain dann steigen sie die schlangenhäupter schüttelnd von allen seiten staub erregend auf und treiben ihre beute vor sich her iphigenie kannst du orest ein freundlich wort vernehmen orest spar es für einen freund der götter auf iphigenie sie geben dir zu neuer hoffnung licht orest durch rauch und qualm seh ich den matten schein des todtenflusses mir zur hölle leuchten iphigenie hast du elektren eine schwester nur orest die eine kannt ich doch die ältste nahm ihr gut geschick das uns so schrecklich schien bei zeiten aus dem elend unsres hauses o laß dein fragen und geselle dich nicht auch zu den erinnyen sie blasen mir schadenfroh die asche von der seele und leiden nicht daß sich die letzten kohlen von unsres hauses schreckensbrande still in mir verglimmen soll die glut denn ewig vorsätzlich angefacht mit höllenschwefel genährt mir auf der seele marternd brennen iphigenie ich bringe süßes rauchwerk in die flamme o laß den reinen hauch der liebe dir die glut des busens leise wehend kühlen orest mein teurer kannst du nicht vernehmen hat das geleit der schreckensgötter so das blut in deinen adern ausgetrocknet schleicht wie vom haupt der gräßlichen gorgone versteinernd dir ein zauber durch die glieder o wenn vergoßnen mutterblutes stimme zur höll hinab mit dumpfen tönen ruft soll nicht der reinen schwester segenswort hülfreiche götter vom olympus rufen orest es ruft es ruft so willst du mein verderben verbirgt in dir sich eine rachegöttin wer bist du deren stimme mir entsetzlich das innerste in seinen tiefen wendet iphigenie es zeigt sich dir im tiefsten herzen an orest ich bin's sie iphigenien ich lebe orest du iphigenie mein bruder orest laß hinweg ich rate dir berühre nicht die locken wie von kreusas brautkleid zündet sich ein unauslöschlich feuer von mir fort laß mich wie herkules will ich unwürd'ger den tod voll schmach in mich verschlossen sterben iphigenie du wirst nicht untergehen o daß ich nur ein ruhig wort von dir vernehmen könnte o löse meine zweifel laß des glückes des lang erflehten mich auch sicher werden es wälzet sich ein rad von freud und schmerz durch meine seele von dem fremden manne entfernet mich ein schauer doch es reißt mein innerstes gewaltig mich zum bruder orest ist hier lyäens tempel und ergreift unbändig heil'ge wuth die priesterin iphigenie o höre mich o sieh mich an wie mir nach einer langen zeit das herz sich öffnet der seligkeit dem liebsten was die welt noch für mich tragen kann das haupt zu küssen mit meinen armen die den leeren winden nur ausgebreitet waren dich zu fassen o laß mich denn es quillet heller nicht vom parnaß die ew'ge quelle sprudelnd von fels zu fels ins goldne tal hinab wie freude mir vom herzen wallend fließt und wie ein selig meer mich rings umfängt orest orest mein bruder orest schöne nymphe ich traue dir und deinem schmeicheln nicht diana fordert strenge dienerinnen und rächet das entweihte heiligtum entferne deinen arm von meiner brust und wenn du einen jüngling rettend lieben das schöne glück ihm zärtlich bieten willst so wende meinem freunde dein gemüt dem würd'gern manne zu er irrt umher auf jenem felsenpfade such ihn auf weiß ihn zurecht und schone meiner iphigenie fasse dich bruder und erkenne die gefundne schilt einer schwester reine himmelsfreude nicht unbesonnene strafbare lust o nehmt den wahn ihm von dem starren auge daß uns der augenblick der höchsten freude nicht dreifach elend mache sie ist hier die längst verlorne schwester vom altar riß mich die göttin weg und rettete hierher mich in ihr eigen heiligtum gefangen bist du dargestellt zum opfer und findest in der priesterin die schwester orest unselige so mag die sonne denn die letzten greuel unsres hauses sehn ist nicht elektra hier damit auch sie mit uns zugrunde gehe nicht ihr leben zu schwererem geschick und leiden friste gut priesterin ich folge zum altar der brudermord ist hergebrachte sitte des alten stammes und ich danke götter daß ihr mich ohne kinder auszurotten beschlossen habt und laßt dir raten habe die sonne nicht zu lieb und nicht die sterne komm folge mir ins dunkle reich hinab wie sich vom schwefelfuhl erzeugte drachen bekämpfend die verwandte brut verschlingen zerstört sich selbst das wütende geschlecht komm kinderlos und schuldlos mit hinab du siehst mich mit Erbarmen an. Lass ab! Mit solchen Blicken suchte Klytämnestra sich einen Weg nach ihres Sohnes Herzen, doch sein geschwungner Arm traf ihre Brust. Die Mutter fiel. Tritt auf, unwill'ger Geist! im kreis geschlossen tretet an ihr furien und wohnet dem willkommnen schauspiel bei dem letzten gräßlichsten das ihr bereitet nicht haß und rache schärfen ihren dolch die liebevolle schwester wird zur tat gezwungen weine nicht du hast nicht schuld seit meinen ersten jahren hab ich nichts geliebt wie ich dich lieben könnte schwester ja schwinge deinen stahl verschone nicht zerreiße diesen busen und eröffne den strömen die hier sieden einen weg er sinkt in ermattung iphigenie allein zu tragen dieses glück und elend vermag ich nicht wo bist du pylades wo find ich deine hülfe theurer mann sie entfernt sich suchend zweiter auftritt orest aus seiner betäubung erwachend und sich aufrichtend noch einen reiche mir aus lethes fluten den letzten kühlen becher der erquickung bald ist der krampf des lebens aus dem busen hinweggespült bald fließet still mein geist der quelle des vergessens hingegeben zu euch ihr schatten in die ew'gen nebel gefällig lasst in eurer ruhe sich den umgetriebnen sohn der erde laben welch ein gelispel hör ich in den zweigen welch ein geräusch aus jener dämmrung säuseln sie kommen schon den neuen gast zu sehn wer ist die schar die herrlich miteinander wie ein versammelt fürstenhaus sich freut sie gehen friedlich alt und junge männer mit weibern götter gleich und ähnlich scheinen die wandelnden gestalten ja sie sind's die ahnherrn meines hauses mit thyesten geht atreus in vertraulichen gesprächen die knaben schlüpfen scherzend um ihn her ist keine feindschaft hier mehr unter euch verlosch die rache wie das licht der sonne so bin auch ich willkommen und ich darf in euern feierlichen zug mich mischen willkommen väter euch grüßt orest von eurem stamme der letzte mann was ihr gesät hat er geerntet mit fluch beladen stieg er herab doch leichter träget sich hier jede bürde nehmt ihn und nehmt ihn in euren kreis dich atreus ehr ich auch dich thyesten wir sind hier alle der feindschaft los zeigt mir den vater den ich nur einmal im leben sah bist du's mein vater und führst die mutter vertraut mit dir darf Klytämnestra die hand dir reichen so darf orest auch zu ihr treten und darf ihr sagen sieh deinen sohn seht euren sohn heißt ihn willkommen auf erden war in unserm hause der gruß des mordes gewisse losung und das geschlecht des alten tantals hat seine freuden jenseits der nacht ihr ruft willkommen und nehmt mich auf o führt zum alten zum ahnherrn mich wo ist der alte daß ich ihn sehe das teure haupt das vielverehrte das mit den göttern zu rate saß ihr scheint zu zaudern euch wegzuwenden was ist es leidet der göttergleiche wehe mir es haben die übermächt'gen der heldenbrust grausame qualen mit ehrnen ketten fest aufgeschmiedet dritter auftritt orest iphigenie pylades orest seid ihr auch schon herabgekommen wohl schwester dir noch fehlt elektra ein güt'ger gott send uns die eine mit sanften pfeilen auch schnell herab dich armer freund muß ich bedauern komm mit zu plutos thron als neue gäste den wirt zu grüßen iphigenie geschwister die ihr an dem weiten himmel das schöne licht bei tag und nacht herauf den menschen bringet und den abgeschiednen nicht leuchten dürfet rettet uns geschwister du liebst diana deinen holden bruder vor allem was dir erd und himmel bietet und wendest dein jungfräulich angesicht nach seinem ew'gen lichte sehnend still o laß den einz'gen spätgefundnen mir nicht in der finsternis des wahnsinns rasen und ist dein wille da du hier mich bargst nunmehr vollendet willst du mir durch ihn und ihm durch mich die sel'ge hülfe geben so lös ihn von den banden jenes fluchs daß nicht die teure zeit der rettung schwinde pylades erkennst du uns und diesen heil'gen hain und dieses licht das nicht den toten leuchtet fühlst du den arm des freundes und der schwester die dich noch fest noch lebend halten faß uns kräftig an wir sind nicht leere schatten merk auf mein wort vernimm es raffe dich zusammen jeder augenblick ist teuer und unsere rückkehr hängt an zarten fäden die scheint es eine günst'ge parze spinnt orest zu iphigenien laß mich zum erstenmal mit freiem herzen in deinen armen reine freude haben ihr götter die mit flammender gewalt ihr schwere wolken aufzuzehren wandelt und gnädig ernst den lang erflehten regen mit donnerstimmen und mit windesbrausen in wilden strömen auf die erde schüttet doch bald der menschen grausendes erwarten in segen auflöst und das bange staunen in freudeblick und lauten dank verwandelt wenn in den tropfen frisch erquickter blätter die neue sonne tausendfach sich spiegelt und iris freundlich bunt mit leichter hand den grauen flor der letzten wolken trennt. O, lasst mich auch an meiner schwester armen, an meines freundes brust, was ihr mir gönnt, mit vollem dank genießen und behalten. Es löset sich der fluch, mir sagt's das herz. Die eumeniden ziehn, ich höre sie, zum tartarus und schlagen hinter sich die ehrnen tore fernab donnernd zu. Die erde dampft erquickenden geruch und ladet mich auf ihren flächen ein, nach lebensfreud und großer tat zu jagen. Pylades: Versäumt die zeit nicht, die gemessen ist. Der wind, der unsre segel schwellt, er bringe erst unsre volle freude zum olymp. Kommt, es bedarf hier schnellen rat und schluss. Ende von dritter Aufzug. Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Aufzug. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Iphigenie. Denken die Himmlischen einem der Erdgeborenen viele Verwirrungen zu und bereiten sie ihm, von der Freude zu Schmerzen und von Schmerzen zur Freude, tief erschütternden Übergang, dann erziehen sie ihm in der Nähe der Stadt oder am fernen Gestade, daß in Stunden der Not auch die Hülfe bereit sei, einen ruhigen Freund. O segnet, Götter, unsern Pylades, und was er immer unternehmen mag. Er ist der Arm des Jünglings in der Schlacht, des Greises leuchtend Aug in der Versammlung. Denn seine Seel ist stille. Sie bewahrt der Ruhe heilges, unerschöpftes Gut, und den Umhergetriebnen reichet er aus ihren Tiefen Rat und Hülfe. Mich riss er vom Bruder los, den staunt ich an und immer wieder an und konnte mir das Glück nicht eigen machen, ließ ihn nicht aus meinen Armen los und fühlte nicht die Nähe der Gefahr, die uns umgibt. Jetzt gehen sie, ihren Anschlag auszuführen, der See zu, wo das Schiff mit den Gefährten in einer Bucht versteckt, aufs Zeichen lauert und haben kluges Wort mir in den Mund gegeben, mich gelehrt, was ich dem König antworte, wenn er sendet und das Opfer mir dringender gebietet. Ach, ich sehe wohl, ich muß mich leiten lassen wie ein Kind. Ich habe nicht gelernt, zu hinterhalten, noch jemand etwas abzulisten. Weh, o weh der Lüge, sie befreiet nicht, wie jedes andere wahrgesprochne Wort, die Brust. Sie macht uns nicht getrost, sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt, ein losgedruckter Pfeil, von einem Gotte gewendet und versagend, sich zurück und trifft den Schützen. Sorg auf Sorge schwankt mir durch die Brust. Es greift die Furie, vielleicht den Bruder auf dem Boden, wieder des ungeweihten Ufers grimmig an. entdeckt man sie vielleicht? Mich dünkt, ich höre Gewaffnete sich nahen. Hier! Der Bote kommt von dem Könige mit schnellem Schritt. Es schlägt mein Herz, es trübt sich meine Seele, da ich des Mannes Angesicht erblicke, dem ich mit falschem Wort begegnen soll. Zweiter Auftritt. Iphigenie. Arkas. Arkas. Beschleunige das Opfer, Priesterin, der König wartet, und es harrt das Volk. Iphigenie. Ich folgte meiner Pflicht und deinem Wink, wenn unvermutet nicht ein Hindernis sich zwischen mich und die Erfüllung stellte. Arkas. Was ist's, das den Befehl des Königs hindert? Iphigenie. Der Zufall, dessen wir nicht Meister sind. Arkas. So sage mir's, dass ich's ihm schnell vermelde, denn er beschloss bei sich der beiden Tod. Iphigenie. Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen. Der älteste dieser Männer trägt die Schuld des nahverwandten Bluts, das er vergoss. Die Furien verfolgen seinen Pfad, ja, in dem innern Tempel faßte selbst das Übel ihn, und seine Gegenwart entheiligte die reine Stätte. Nun eil ich mit meinen Jungfraun an dem Meere, der Göttin Bild mit frischer Welle netzend, geheimnisvolle Weihe zu begehn. Es störe niemand unsern stillen Zug. Arkas. Ich melde dieses neue Hindernis dem Könige geschwind. Beginne du das heil'ge Werk nicht eh, bis er's erlaubt. Iphigenie. Dies ist allein der Priestrin überlassen. Arkas. Solch seltnen Fall soll auch der König wissen. Iphigenie. Sein Rat wie sein Befehl verändert nichts. Arkas. Oft wird der Mächtige zum Schein gefragt. Iphigenie. Erdringe nicht, was ich versagen sollte. Arkas. Versage nicht, was gut und nützlich ist. Iphigenie. Ich gebe nach, wenn du nicht säumen willst. Arkas. Schnell bin ich mit der Nachricht in dem Lager und schnell mit seinen Worten hier zurück. O, könnt ich ihm noch eine Botschaft bringen, die alles löste, was uns jetzt verwirrt. Denn du hast nicht des treuen Rat geachtet. Iphigenie. Was ich vermochte, hab ich gern getan. Arkas. Noch änderst du den Sinn zur rechten Zeit. Iphigenie. Das steht nun einmal nicht in unserer Macht. Arkas. Du hältst unmöglich, was dir Mühe kostet. Iphigenie. Dir scheint es möglich, weil der Wunsch dich trügt. Arkas. Willst du denn alles so gelassen wagen? Iphigenie. Ich hab es in der Götter Hand gelegt. Arkas. Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten. Iphigenie. Auf ihren Fingerzeig kommt alles an. Arkas. Ich sage dir, es liegt in deiner Hand. Des Königs aufgebrachter Sinn allein bereitet diesen Fremden bittern Tod. Das Heer entwöhnte längst vom harten Opfer und von dem blut'gen Dienste sein Gemüt. Ja, mancher den ein widriges geschick an fremdes ufer trug empfand es selbst wie göttergleich dem armen irrenden umhergetrieben an der fremden grenze ein freundlich menschenangesicht begegnet o wende nicht von uns was du vermagst du endest leicht was du begonnen hast denn nirgends baut die milde die herab in menschlicher gestalt vom himmel kommt ein reich sich schneller als wo trüb und wild ein neues volk voll leben mut und kraft sich selbst und banger ahnung überlassen des menschenlebens schwere bürden trägt iphigenie erschüttre meine seele nicht die du nach deinem willen nicht bewegen kannst arkas solang es zeit ist schont man weder mühe noch eines guten wortes wiederholung iphigenie du machst dir mühe und mir erregst du schmerzen vergebens beides darum laß mich nun arkas die schmerzen sind's die ich zu hülfe rufe denn es sind freunde gutes rathen sie iphigenie sie fassen meine seele mit gewalt doch tilgen sie den widerwillen nicht arkas fühlt eine schöne seele widerwillen für eine wohltat die der edle reicht iphigenie ja wenn der edle was sich nicht geziemt statt meines dankes mich erwerben will arkas wer keine neigung fühlt dem mangelt es an einem worte der entschuldigung nie dem fürsten sag ich an was hier geschehn o wiederholtest du in deiner seele wie edel er sich gegen dich betrug von deiner ankunft an bis diesen tag dritter auftritt iphigenie allein von dieses mannes rede fühl ich mir zur ungelegnen zeit das herz im busen auf einmal umgewendet ich erschrecke denn wie die flut mit schnellen strömen wachsend die felsen überspült die in dem sand am ufer liegen so bedeckte ganz ein freudenstrom mein innerstes ich hielt in meinen armen das unmögliche es schien sich eine wolke wieder sanft um mich zu legen von der erde mich emporzuheben und in jenen schlummer mich einzuwiegen den die gute göttin um meine schläfe legte da ihr arm mich rettend faßte meinen bruder ergriff das herz mit einziger gewalt ich horchte nur auf seines freundes rat nur sie zu retten drang die seele vorwärts und wie den klippen einer wüsten insel der schiffer gern den rücken wendet so lag tauris hinter mir nun hat die stimme des treuen manns mich wieder aufgeweckt daß ich auch menschen hier verlasse mich erinnert doppelt wird mir der betrug verhaßt o bleibe ruhig meine seele beginnst du nun zu schwanken und zu zweifeln den festen boden deiner einsamkeit mußt du verlassen wieder eingeschifft ergreifen dich die wellen schaukelnd trüb und bang verkennest du die welt und dich. Vierter Auftritt. Iphigenie, Pylades. Pylades: Wo ist sie, daß ich ihr mit schnellen Worten die frohe Botschaft unsrer Rettung bringe? Iphigenie: Du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung des sichern Trostes, den du mir versprichst. Pylades: Dein Bruder ist geheilt, den Felsenboden des ungeweihten Ufers und den Sand betraten wir mit fröhlichen Gesprächen. Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht, und herrlicher und immer herrlicher umloderte der Jugend schöne Flamme sein lockig Haupt. Sein volles Auge glühte von Mut und Hoffnung, und sein freies Herz ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, dich, seine Retterin, und mich zu retten. Iphigenie: Gesegnet seist du, und es möge nie von deiner Lippe, die so Gutes sprach, der Ton des Leidens und der Klage tönen. Pylades: Ich bringe mehr als das, denn schön begleitet, gleich einem Fürsten, pflegt das Glück zu nahn. Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen sie das Schiff und saßen traurig und erwartend. Sie sahen deinen Bruder, und es regten sich alle jauchzend, und sie baten dringend, der Abfahrtstunde zu beschleunigen. Es sehnet jede Faust sich nach dem Ruder, und selbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, von allen gleich bemerkt, die holden Schwingen. Drum lass uns eilen, führe mich zum Tempel, lass mich das Heiligtum betreten, lass mich unsrer Wünsche Ziel verehrend fassen. Ich bin allein genug der Göttin Bild auf wohlgeübten Schultern wegzutragen. Wie sehn ich mich nach der erwünschten Last. Er geht gegen den Tempel unter den letzten Worten, ohne zu bemerken, dass Iphigenie nicht folgt. Endlich kehrt er sich um. Du stehst und zauderst? Sage mir. Du schweigst? Du scheinst verworren. Widersetzet sich ein neues Unheil unserm Glück? Sag an. Hast du dem Könige das kluge Wort vermelden lassen, dass wir abgeredet? Iphigenie: Ich habe, teurer Mann, doch wirst du schelten. Ein schweigender Verweis war mir dein Anblick. Des Königs Bote kam, und wie du es mir in den Mund gelegt, so sagt ich's ihm. Er schien zu staunen und verlangte dringend, die seltne Feier erst dem Könige zu melden, seinen Willen zu vernehmen, und nun erwart ich seine Wiederkehr. Pylades: Weh uns! Erneuert schwebt nun die Gefahr um unsere Schläfe. Warum hast du nicht ins Priesterrecht dich weislich eingehüllt? Iphigenie: Als eine Hülle hab ich's nie gebraucht. Pylades: So wirst du, reine Seele, dich und uns zugrunde richten. Warum dacht ich nicht auf diesen Fall voraus und lehrte dich, auch dieser Forderung auszuweichen? Iphigenie: Schilt nur mich, die Schuld ist mein, ich fühl es wohl. Doch konnt ich anders nicht dem mann begegnen, der mit vernunft und ernst von mir verlangte, was ihm mein herz als recht gestehen mußte. Pylades. Gefährlicher zieht sich's zusammen. Doch auch so, laß uns nicht zagen oder unbesonnen und übereilt uns selbst verraten. Ruhig erwarte du die Wiederkunft des Boten, und dann steh fest, er bringe, was er will. Denn solcher Weihung Feier anzuordnen, gehört der Priesterin und nicht dem König. Und fordert er, den fremden Mann zu sehn, der von dem Wahnsinn schwer belastet ist, so lehn es ab, als hieltest du uns beide im Tempel wohl verwahrt. So schaff uns Luft, daß wir aufs eiligste den heil'gen Schatz dem rauh unwürd'gen Volk entwendend fliehn. Die besten Zeichen sendet uns Apoll, und, eh wir die Bedingung fromm erfüllen, erfüllt er göttlich sein Versprechen schon. Orest ist frei, geheilt. Mit dem Befreiten, o führet uns hinüber, günst'ge Winde, zur Felseninsel, die der Gott bewohnt, dann nach Mycen, dass es lebendig werde, dass von der Asche des verloschnen Herdes die Vatergötter fröhlich sich erheben und schönes Feuer ihre Wohnungen umleuchte. Deine Hand soll ihnen Weihrauch zuerst aus goldnen Schalen streuen. Du bringst über jene Schwelle Heil und Leben wieder, entsühnst den Fluch und schmückest neu die deinen mit frischen Lebensblüten herrlich aus. Iphigenie. Vernehm ich dich, so wendet sich, o Teurer, wie sich die Blume nach der Sonne wendet, die Seele, von dem Strahle deiner Worte getroffen, sich dem süßen Troste nach. Wie köstlich ist des gegenwärt'gen Freundes gewisse Rede, deren Himmelskraft ein Einsamer entbehrt und still versinkt. Denn langsam reift, verschlossen, in dem Busen Gedank ihm und Entschluss. Die Gegenwart des Liebenden entwickelte sie leicht. Pylades. Leb wohl, die Freunde will ich nun geschwind beruhigen, die sehnlich wartend harren. Dann komm ich schnell zurück und lausche hier im Felsenbusch versteckt auf deinen Wink. Was sinnest du? Auf einmal überschwebt ein stiller Trauerzug die freie Stirne. Iphigenie. Verzeih, wie leichte Wolken vor der Sonne, so zieht mir vor der Seele leichte Sorge und Bangigkeit vorüber. Pylades. Fürchte nicht. Betrüglich schloss die Furcht mit der Gefahr ein enges Bündnis. Beide sind Gesellen. Iphigenie. Die Sorge nenn ich edel, die mich warnt, den König, der mein zweiter Vater ward, nicht tückisch zu betrügen, zu berauben. Pylades. Der deinen Bruder schlachtet, dem entfliehst du. Iphigenie. Es ist derselbe, der mir Gutes tat. Pylades. Das ist nicht Undank, was die Not gebeut. Iphigenie. Es bleibt wohl Undank, nur die Not entschuldigt's. pylades vor göttern und vor menschen dich gewiß iphigenie allein mein eigen herz ist nicht befriedigt pylades zu strenge fordrung ist verborgner stolz iphigenie ich untersuche nicht ich fühle nur pylades fühlst du dich recht so mußt du dich verehren iphigenie ganz unbefleckt genießt sich nur das herz pylades so hast du dich im tempel wohl bewahrt das leben lehrt uns weniger mit uns und andern strenge sein du lernst es auch so wunderbar ist dies geschlecht gebildet so vielfach ist's verschlungen und verknüpft daß keiner in sich selbst noch mit den andern sich rein und unverworren halten kann auch sind wir nicht bestellt uns selbst zu richten zu wandeln und auf seinen weg zu sehn ist eines menschen erste nächste pflicht denn selten schätzt er recht was er getan und was er tut weiß er fast nie zu schätzen iphigenie fast überredst du mich zu deiner meinung pylades braucht's überredung wo die wahl versagt ist den bruder dich und einen freund zu retten ist nur ein weg fragt sich's ob wir ihn gehen iphigenie o laß mich zaudern denn du tätest selbst ein solches unrecht keinem mann gelassen dem du für wohltat dich verpflichtet hieltest pylades wenn wir zugrunde gehen wartet dein ein härtrer vorwurf der verzweiflung trägt man sieht du bist nicht an verlust gewohnt da du dem großen übel zu entgehen ein falsches wort nicht einmal opfern willst iphigenie o trüg ich doch ein männlich herz in mir das wenn es einen kühnen vorsatz hegt vor jeder andern stimme sich verschließt pylades du weigerst dich umsonst die eherne hand der not gebietet und ihr ernster wink ist oberstes gesetz dem götter selbst sich unterwerfen müssen schweigend herrscht des ew'gen schicksals unberatne schwester was sie dir auferlegt das trage tu was sie gebeut das andre weißt du bald komm ich zurück aus deiner heil'gen hand der rettung schönes siegel zu empfangen fünfter auftritt iphigenie allein ich muß ihm folgen denn die meinigen seh ich in dringender gefahr doch ach mein eigen schicksal macht mir bang und bänger o soll ich nicht die stille hoffnung retten die in der einsamkeit ich schön genährt soll dieser fluch denn ewig walten soll nie dies geschlecht mit einem neuen segen sich wieder heben nimmt doch alles ab das beste glück des lebens schönste kraft ermattet endlich warum nicht der fluch so hofft ich denn vergebens hier verwahrt von meines hauses schicksal abgeschieden dereinst mit reiner hand und reinem herzen die schwer befleckte wohnung zu entsühnen kaum wird in meinen armen mir ein bruder vom grimm'gen übel wundervoll und schnell geheilt kaum naht ein lang erflehtes schiff mich in den port der vaterwelt zu leiten so legt die taube not ein doppelt laster mit eh'rner hand mir auf das heilige mir anvertraute vielverehrte bild zu rauben und den mann zu hintergehn dem ich mein leben und mein schicksal danke o daß in meinem busen nicht zuletzt ein widerwille keime der titanen der alten götter tiefer haß auf euch olympier nicht auch die zarte brust mit geierklauen fasse rettet mich und rettet euer bild in meiner seele vor meinen ohren tönt das alte lied vergessen hatt ich's und vergaß es gern das lied der parzen das sie grausend sangen als tantalus vom goldnen stuhle fiel sie litten mit dem edeln freunde grimmig war ihre brust und furchtbar ihr gesang in unsrer jugend sang's die amme mir und den geschwistern vor ich merkt es wohl es fürchte die götter das menschengeschlecht sie halten die herrschaft in ewigen händen und können sie brauchen wie's ihnen gefällt der fürchte sie doppelt den je sie erheben auf klippen und wolken sind stühle bereitet um goldene tische erhebet ein zwist sich so stürzen die gäste geschmäht und geschändet in nächtliche tiefen und harren vergebens im finstern gebunden gerechten gerichtes sie aber sie bleiben in ewigen festen an goldenen tischen sie schreiten vom berge zu bergen hinüber aus schlünden der tiefe dampft ihnen der atem erstickter titanen gleich opfergerüchen ein leichtes gewölke es wenden die herrscher ihr segnendes auge von ganzen geschlechtern und meiden im enkel die ehmals geliebten stillredenden züge des ahnherrn zu sehn so sangen die parzen es horcht der verbannte in nächtlichen höhlen der alte die lieder denkt kinder und enkel und schüttelt das haupt Ende von vierter Aufzug. Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Fünfter Aufzug. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Thoas, Arkas. Arkas. Verwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, wohin ich meinen Argwohn richten soll. Sind's die Gefangnen, die auf ihre Flucht verstohlen sinnen? Ist's die Priesterin, die ihnen hilft? Es mehrt sich das Gerücht, das Schiff, daß diese beiden hergebracht, sei irgend noch in einer Bucht versteckt, und jenes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, der heil'ge Vorwand dieser Zögrung, rufen den Argwohn lauter und die Vorsicht auf. Thoas. Es komme schnell die Priesterin herbei, dann geht durchsucht das ufer scharf und schnell vom vorgebirge bis zum hain der göttin verschonet seine heil'gen tiefen legt bedächt'gen hinterhalt und greift sie an wo ihr sie findet faßt sie wie ihr pflegt zweiter auftritt thoas allein entsetzlich wechselt mir der grimm im busen erst gegen sie die ich so heilig hielt dann gegen mich der ich sie zum verrat durch nachsicht und durch güte bildete zur sklaverei gewöhnt der mensch sich gut und lernet leicht gehorchen wenn man ihn der freiheit ganz beraubt ja wäre sie in meiner ahnherrn rohe hand gefallen und hätte sie der heil'ge grimm verschont sie wäre froh gewesen sich allein zu retten hätte dankbar ihr geschick erkannt und fremdes blut vor dem altar vergossen hätte pflicht genannt was not war nun lockt meine güte in ihrer brust verwegnen wunsch herauf vergebens hofft ich sie mir zu verbinden sie sinnt sich nun ein eigen schicksal aus durch schmeichelei gewann sie mir das herz nun widersteh ich der so sucht sie sich den weg durch list und trug und meine güte scheint ihr ein alt verjährtes eigenthum dritter auftritt iphigenie thoas iphigenie du forderst mich was bringt dich zu uns her thoas du schiebst das opfer auf sag an warum iphigenie ich hab an arkas alles klar erzählt thoas von dir möcht ich es weiter noch vernehmen iphigenie die göttin gibt dir frist zur überlegung thoas sie scheint dir selbst gelegen diese frist iphigenie wenn dir das herz zum grausamen entschluß verhärtet ist so solltest du nicht kommen ein könig der unmenschliches verlangt find diener genug die gegen gnad und lohn den halben fluch der tat begierig fassen doch seine gegenwart bleibt unbefleckt er sinnt den tod in einer schweren wolke und seine boten bringen flammendes verderben auf des armen haupt hinab er aber schwebt durch seine höhen ruhig ein unerreichter gott im sturme fort thoas die heil'ge lippe tönt ein wildes lied iphigenie nicht priesterin nur Agamemnons Tochter. Der unbekannten Wort verehrtest du, der Fürstin willst du rasch gebieten? Nein, von Jugend auf hab ich gelernt gehorchen, erst meinen Eltern und dann einer Gottheit, und folgsam fühlt ich immer meine Seele am schönsten frei. Allein dem harten Worte, dem rauen Ausspruch eines Mannes mich zu fügen, lernt ich weder dort noch hier. Thoas, ein alt Gesetz, nicht ich, gebietet dir. Iphigenie, wir fassen ein Gesetz begierig an, das unserer Leidenschaft zur Waffe dient. Ein andres spricht zu mir, ein älteres, mich dir zu widersetzen, das Gebot, dem jeder Fremde heilig ist. Thoas, es scheinen die Gefangnen dir sehr nah am Herzen, denn vor anteil und bewegung vergissest du der klugheit erstes wort daß man den mächtigen nicht reizen soll iphigenie red oder schweig ich immer kannst du wissen was mir im herzen ist und immer bleibt löst die erinnerung des gleichen schicksals nicht ein verschloßnes herz zum mitleid auf wie mehr denn meins in ihnen seh ich mich ich habe vorm altare selbst gezittert und feierlich umgab der frühe tod die knieende das messer zuckte schon den lebenvollen busen zu durchbohren mein innerstes entsetzte wirbelnd sich mein auge brach und ich fand mich gerettet sind wir was götter gnädig uns gewährt unglücklichen nicht zu erstatten schuldig du weißt es kennst mich und du willst mich zwingen thoas gehorche deinem dienste nicht dem herrn iphigenie laß ab beschönige nicht die gewalt die sich der schwachheit eines weibes freut ich bin so frei geboren als ein mann stünd agamemnons sohn dir gegenüber und du verlangtest was sich nicht gebührt so hat auch er ein schwert und einen arm die rechte seines busens zu verteid'gen ich habe nichts als worte und es ziemt dem edeln mann der frauen wort zu achten thoas ich acht es mehr als eines bruders schwert iphigenie das los der waffen wechselt hin und her kein kluger streiter hält den feind gering auch ohne hülfe gegen trutz und härte hat die natur den schwachen nicht gelassen sie gab zur list ihm freude lehrt ihn künste bald weicht er aus verspätet und umgeht ja der gewaltige verdient daß man sie übt thoas die vorsicht stellt der list sich klug entgegen iphigenie und eine reine seele braucht sie nicht thoas sprich unbehutsam nicht dein eigen urteil iphigenie o sähest du wie meine seele kämpft ein bös geschick das sie ergreifen will im ersten anfall mutig abzutreiben so steh ich denn hier wehrlos gegen dich die schöne bitte den anmut'gen zweig in einer frauen hand gewaltiger als schwert und waffe stößest du zurück was bleibt mir nun mein innres zu verteid'gen ruf ich die göttin um ein wunder an ist keine kraft in meiner seele tiefen thoas es scheint der beiden fremden schicksal macht unmäßig dich besorgt wer sind sie sprich für die dein geist gewaltig sich erhebt iphigenie sie sind sie scheinen für griechen halt ich sie thoas landsleute sind es und sie haben wohl der rückkehr schönes bild in dir erneut iphigenie nach einigem stillschweigen hat denn zur unerhörten tat der mann allein das recht drückt denn unmögliches nur er an die gewalt'ge heldenbrust was nennt man groß, was hebt die seele schaudernd dem immer wiederholenden erzähler, als was mit unwahrscheinlichem erfolg der mutigste begann, der in der nacht allein das heer des feindes überschleicht, wie unversehen eine flamme wütend die schlafenden erwachenden ergreift, zuletzt gedrängt von den ermunterten auf feindes pferden doch mit beute kehrt, wird der allein gepriesen, der allein, der einen sichern weg verachtend kühn gebirg und wälder durchzustreifen geht, daß er von räubern eine gegend säubre, ist uns nichts übrig? Muß ein zartes weib sich ihres angebornen rechts entäußern, wild gegen wilde sein, wie amazonen das recht des schwerts euch rauben und mit blute die unterdrückung rächen? Auf und ab steigt in der brust ein kühnes unternehmen. Ich werde großem vorwurf nicht entgehn, noch schwerem übel, wenn es mir mißlingt. Allein euch leg ich's auf die knie. Wenn ihr wahrhaft seid, wie ihr gepriesen werdet, so zeigt's durch euren Beistand und verherrlicht durch mich die Wahrheit. Ja, vernimm, o König, es wird ein heimlicher Betrug geschmiedet. Vergebens fragst du den Gefangnen nach. Sie sind hinweg und suchen ihre Freunde, die mit dem Schiff am Ufer warten, auf. Der Älteste, den das Übel hier ergriffen und nun verlassen hat, es ist Orest, mein Bruder, und der andere sein Vertrauter, sein Jugendfreund mit Namen Pylades. Apoll schickt sie von Delphi diesem Ufer mit göttlichen Befehlen zu, das Bild Dianens wegzurauben und zu ihm die Schwester hinzubringen, und dafür verspricht er dem von Furien verfolgten, des Mutterblutes Schuldigen, Befreiung. Uns beide hab ich nun, die Überbliebnen von Tantals Haus, in deine Hand gelegt. Verdirb uns, wenn du darfst. Thoas, du glaubst, es höre der rohe Skythe, der Barbar, die Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, der Grieche, nicht vernahm? Iphigenie, es hört sie jeder, geboren unter jedem Himmel, dem des Lebens Quelle durch den Busen rein und ungehindert fließt. Was sinnst du mir, o König, schweigend in der tiefen Seele? Ist es Verderben? So töte mich zuerst, denn nun empfind ich, da uns keine Rettung mehr übrig bleibt, die grässliche Gefahr, worein ich die Geliebten übereilt vorsätzlich stürzte. Weh, ich werde sie gebunden vor mir sehen. Mit welchen Blicken kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm mehr in die vielgeliebten Augen schauen. Thoas, so haben die Betrüger, künstlich dichtend der lang Verschlossenen, ihre Wünsche leicht und willig Glaubenden, ein solch Gespinst ums Haupt geworfen. Iphigenie, nein, o König, nein! ich könnte hintergangen werden, diese sind treu und wahr. Wirst du sie anders finden, so lass sie fallen und verstoße mich, verbanne mich zur Strafe meiner Torheit an einer Klippeninsel traurig Ufer. Ist aber dieser Mann der lang erflehte, geliebte Bruder, so entlass uns, sei auch den Geschwistern wie der Schwester freundlich. Mein Vater fiel durch seiner Frauen Schuld und sie durch ihren Sohn. Die letzte Hoffnung von Atreus Stamme ruht auf ihm allein. Lass mich mit reinem Herzen, reiner Hand hinübergehen und unser Haus entsühnen. Du hältst mir Wort. Wenn zu den meinen je mir Rückkehr zubereitet wäre, schwurst du, mich zu lassen. Und sie ist es nun. Ein König sagt nicht wie gemeine Menschen verlegen zu, dass er den Bittenden auf einen Augenblick entferne, noch verspricht er auf den Fall, den er nicht hofft. Dann fühlt er erst die Höhe seiner Würde, wenn er den Harrenden beglücken kann. Thoas, unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn in meinem Busen gegen deine Worte. Iphigenie. O, lass die Gnade, wie das heil'ge Licht der stillen Opferflamme mir, umkränzt von Lobgesang und Dank und Freude, lodern. Thoas, wie oft besänftigte mich diese Stimme. Iphigenie. O, reiche mir die Hand zum Friedenszeichen. Thoas, du forderst viel in einer kurzen Zeit. Iphigenie. Um Guts zu tun, braucht's keiner Überlegung. Thoas. Sehr viel, denn auch dem Guten folgt das Übel. Iphigenie. Der Zweifel ist's, der Gutes böse macht. Bedenke nicht, gewähre, wie du's fühlst. Vierter Auftritt. Orest gewaffnet. Die vorigen. Orest nach der Szene gekehrt. Verdoppelt eure Kräfte, haltet sie zurück, nur wenig Augenblicke. Weicht der Menge nicht und deckt den Weg zum Schiffe mir und der Schwester. Zu Iphigenien, ohne den König zu sehen. Komm, wir sind verraten, geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind! Er erblickt den König. Thoas, nach dem Schwerte greifend. In meiner Gegenwart führt ungestraft kein Mann das nackte Schwert. Iphigenie. Entheiliget der Göttin Wohnung nicht durch Wut und Mord. Gebietet eurem Volke Stillstand, höret die Priesterin, die Schwester. Orest. Sage mir, wer ist es, der uns droht? Iphigenie. Verehr in ihm den König, der mein zweiter Vater ward. Verzeih mir, Bruder, doch mein kindlich Herz hat unser ganz Geschick in seine Hand gelegt. Gestanden hab ich euren Anschlag und meine Seele vom Verrat gerettet. Orest, will er die Rückkehr friedlich uns gewähren? Iphigenie, dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. Orest, der das Schwert einsteckt. So sprich, du siehst, ich horche deinen Worten. Fünfter Auftritt. Die vorigen, Pylades, bald nach ihm Arkas, beide mit bloßen Schwertern. Pylades, verweilet nicht, die letzten Kräfte raffen die unsrigen zusammen, weichend werden sie nach der See langsam zurückgedrängt. Welch ein Gespräch der Fürsten find ich hier, dies ist des Königes verehrtes Haupt. Arkas, gelassen, wie es dir, o König, ziemt, stehst du den Feinden gegenüber. Gleich ist die Verwegenheit bestraft, es weicht und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht's in Flammen. Thoas, geh, gebiete Stillstand meinem Volke, keiner beschädige den Feind, solang wir reden. Arkas ab. Orest, ich nehm es an. Geh, sammle, treuer Freund, den Rest des Volkes. Harret still, welch Ende die Götter unsern Taten zubereiten. Pylades ab. Sechster Auftritt. Iphigenie, Thoas, Orest. Iphigenie, befreit von Sorge mich, eh ihr zu sprechen beginnet. Ich befürchte bösen Zwist, wenn du, o König, nicht der Billigkeit gelinde Stimme hörest. Du, mein Bruder, der raschen Jugend nicht gebieten willst. Thoas, ich halte meinen Zorn, wie es dem Ältern geziemt, zurück. Antworte mir, womit bezeugst du, dass du Agamemnons Sohn und dieser Bruder bist? Orest, hier ist das Schwert, mit dem er Trojas tapfre Männer schlug. Dies nahm ich seinem Mörder ab und bat die Himmlischen, den Mut und Arm, das Glück des großen Königes mir zu verleihn und einen schönern Tod mir zu gewähren. Wähl einen aus den Edeln deines Heers und stelle mir den Besten gegenüber. Soweit die Erde Heldensöhne nährt, ist keinem Fremdling dies Gesuch verweigert. Thoas, dies Vorrecht hat die alte Sitte nie dem Fremden hier gestattet. Orest, so beginne die neue Sitte denn von dir und mir. Nachahmend heiliget ein ganzes Volk die edle Tat der Herrscher zum Gesetz. Und lass mich nicht allein für unsere Freiheit, lass mich den Fremden für die Fremden kämpfen. Fall ich, so ist ihr Urteil mit dem meinen gesprochen. Aber gönnet mir das Glück zu überwinden, so betrete nie ein Mann dies Ufer, dem der schnelle Blick hülfreicher Liebe nicht begegnet, und getröstet scheide jeglicher hinweg. Thoas, nicht unwert scheinest du, o Jüngling, mir der Ahnherrn, deren du dich rühmst, zu sein. Groß ist die Zahl der edeln, tapfern Männer, die mich begleiten. Doch ich stehe selbst in meinen Jahren noch dem Feinde, bin bereit, mit dir der Waffen loszuwagen. Iphigenie, mitnichten dieses blutigen Beweises bedarf es nicht, o König. Lasst die Hand vom Schwerte, denkt an mich und mein Geschick. Der rasche Kampf verewigt einen Mann. Er falle gleich, so preiset ihn das Lied. allein die tränen die unendlichen der überbliebnen der verlaßnen frau zählt keine nachwelt und der dichter schweigt von tausend durchgeweinten tag und nächten wo eine stille seele den verlornen rasch abgeschiednen freund vergebens sich zurückzurufen bangt und sich verzehrt mich selbst hat eine sorge gleich gewarnt daß der betrug nicht eines räubers mich vom sichern schutzort reiße mich der knechtschaft verrate fleißig hab ich sie befragt nach jedem umstand mich erkundigt zeichen gefordert und gewiß ist nun mein herz sieh hier an seiner rechten hand das mal wie von drei sternen das am tage schon da er geboren ward sich zeigte das auf schwere tat mit dieser faust zu üben der priester deutete dann überzeugt mich doppelt diese schramme die ihm hier die augenbraue spaltet als ein kind ließ ihn elektra rasch und unvorsichtig nach ihrer art aus ihren armen stürzen er schlug auf einen dreifuß auf er ist's soll ich dir noch die ähnlichkeit des vaters soll ich das innre jauchzen meines herzens dir auch als zeugen der versichrung nennen thoas und hübe deine rede jeden zweifel und bändigt ich den zorn in meiner brust so würden doch die waffen zwischen uns entscheiden müssen frieden seh ich nicht sie sind gekommen du bekennest selbst das heilge bild der göttin mir zu rauben glaubt ihr ich sehe dies gelassen an der grieche wendet oft sein lüstern auge den fernen schätzen der barbaren zu dem goldnen felle pferden schönen töchtern doch führte sie gewalt und list nicht immer mit den erlangten gütern glücklich heim orest das bild o könig soll uns nicht entzweien jetzt kennen wir den irrtum den ein gott wie einen schleier um das haupt uns legte da er den weg hierher uns wandern hieß um rat und um befreiung bat ich ihn von dem geleit der furien er sprach bringst du die schwester die an tauris ufer im heiligtume wider willen bleibt nach griechenland so löset sich der fluch wir legten's von Apollens Schwester aus, und er gedachte dich. Die strengen Bande sind nun gelöst. Du bist den deinen wieder, du Heilige, geschenkt. Von dir berührt war ich geheilt. In deinen Armen faßte das Übel mich mit allen seinen Klauen zum letzten Mal und schüttelte das Mark entsetzlich mir zusammen. Dann entfloß wie eine Schlange zu der Höhle. Neu genieß ich nun durch dich das weite Licht des Tages. Schön und herrlich zeigt sich mir der Göttin Rat. Gleich einem heil'gen Bilde, daran der Stadt unwandelbar Geschick durch ein geheimes Götterwort gebannt ist, nahm sie dich weg, die Schützerin des Hauses, bewahrte dich in einer heil'gen Stille zum Segen deines Bruders und der